Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Himmelfahrtskommando. Nein, Leute, es geht nicht um Testesser für Blattsalat. Und wer da jetzt an die Horden männlichen Geschlechts denkt, die mit Bollerwagen und reichlich Alkohol ausgerüstet im Vollrausch durch die Lande zogen, liegt verkehrt. Jesus Christus, der gen Himmel fuhr, war laut der Überlieferung sozusagen der erste Mann im All. Nicht Juri Gagarin, wie behauptet wird. Allerdings war seine Reise zu den Sternen eher ein Himmelfahrtskommando als Peterchens Mondfahrt. Aber mit den Menschen auf den Mond ist das ja auch so eine Sache. Die Behauptung, Neil Armstrong und Edwin Aldrin waren die ersten auf dem Mond, konnte nie wirklich bewiesen werden. Ob sie überhaupt je dort waren, wurde nie geklärt. Ältere Quellen berichten, dass ein gewisser Baron von Münchhausen lange vor ihnen dort gewesen sein soll. Auch ihm hat keiner geglaubt. Alles Himmelsfahrer aus vergangenen Tagen. Doch was ist mit den Himmelsfahrern von heute? Die Menschen, die in Fukushima arbeiten oder ihre deutschen Kollegen, die den Atommüll aus der einstürzenden Asse herausholen. Ein wahres Himmelfahrtskommando. Wer wird sich in ein paar Jahren an diese Menschen erinnern? Als Anerkennung wird man ihnen auf Steuerzahlerkosten einen Bleisack oder sogar einen Mini-Castor spendieren. Da ist die Politik gerne großzügig. Von an die Politiker, die uns dieses Desaster eingebrockt haben. Die Drecksarbeit machen billige Zeitarbeiter, Einwanderer, die möglichst wenig Deutsch können und mit der Hoffnung nach Deutschland kamen, dass sie dort eine strahlende Zukunft haben werden. Na, und so passt es am Ende alles wieder. Und alles wird gut. Unsere Angie sorgt nun noch, bevor sie und die CDU endgültig von der politischen Bühne abtritt, für die Lösung der Endlagerung der atomaren Abfälle in Deutschland. Die kollabierende Koalition wird kurz vor ihrem letzten Atemzug und der ersten grün-roten Bundesregierung den Keller von Reichstag und Kanzleramt als endgültiges Endlager festlegen. Guido ist bereits auf dem Absprung und hat sich dafür den Fallschirm von Möllermann bei einer Auktion ersteigert. Und selbst wenn er dafür die Parteikasse hätte plündern müssen, werden ihm das sicher alle nachsehen. Denn die FDP wird wie er im politischen Nirvana enden. Auch die Soldaten der Bundeswehr ziehen sich so nach und nach, nach erfolgreicher Himmelfahrt, im Zinksack aus dem Kundus ins Nirvana zurück. Während die Taliban mit ihren Jungfrauen durchbrennen, wie der CIA berichtete, sollen die Taliban ja richtig gute Schläfer sein. In der Hoffnung, bis zur nächsten Woche nicht gen Himmel gefahren zu sein, verbleibe ich gemeinsam mit euch in der liebevoll auch Hölle genannten Realität. Franz Zehnbier. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media.